Das ARD Radio Feature. Hören, was dahinter steckt. Hallo. Hi. Kennst du keinen Moment noch? Ja, ja. Ist ja alles. Einmal noch 5 Minuten Zeit und Gesen. Gerne, gerne, danke schön. Gummibären gibt's keine mehr, gell? Habt ihr schon lange abgeschafft. Kind? Ja. Kriegen Sie eine Spritze? Ach, war das nur für Kinder, wo wir Spritze kriegen? Ich habe damals wirklich jeden Tag. Gummibärchen. Muss mal gucken, nur wenn sie lieb sind. Dies ist die Geschichte von Richard L. Ein Teil seiner Geschichte. Seiner Krankheitsgeschichte. Sie beginnt vermutlich in den 80er Jahren, änderte sich vor wenigen Monaten dramatisch und wird auch nach dieser Sendung ein offenes Ende haben. Can you name the condition that is the number one cause of liver failure, liver cancer, liver transplant and liver-related death in the US? Und dies ist die Geschichte von immensen wissenschaftlichen Fortschritten in der Medizin. Von Wunderpillen, die viele Menschen gesund und einige sehr reich gemacht haben. Und wie diese teuren neuen Medikamente unsere Gesundheitssysteme vor enorme Probleme stellen. Auch diese Geschichte hat kein Ende. Der Preis der Heilung. Ein Feature über Pharmakonzerne und das Leid der Patienten. Von Nikolaus Nützel. Die Statistik sagt schon, dass in meinem Zustand, wenn der Virus weiter arbeiten darf, dann vielleicht 5, 6 Jahre habe ich da noch ungefähr. Und dann bin ich halt 60 oder so um den Dreh. Wann er sich angesteckt hat, weiß Richard L. nicht genau. Seine Vermutung, vor rund 30 Jahren bei einer Krankenhausbehandlung in Spanien. Dass er das Hepatitis C-Virus in seinem Blut trägt, weiß er seit 5 Jahren. Ein Zufallsbefund. Hepatitis bleibt oft lange unerkannt. Wenn die Krankheit nicht behandelt wird, sind die Folgen aber fatal. Man sagt ja auch, Hepatitis C ist so eine Krankheit, die man eigentlich im Anfangsstadium gar nicht so großartig spürt. Die einzigen Schmerzen sind Müdigkeit. Plus meine Ärztin erinnert mich natürlich, indem sie auch zur Eile rät, dass halt der Zustand meiner Leberfibrose jetzt schon langsam übergeht in eine Leberzirrhose. Es ist also Fibrose, dann Leberfibrose nennt sich das, Vorstufe von Leberzirrhose. Und gut, wenn es nicht gestoppt wird, dann kann es zum Leberkarzinom kommen und dann zum Tod. Seinen richtigen Namen möchte Richard L. nicht nennen. Denn bei vielen Menschen hat die Krankheit den Ruf, sie sei im Drogen- und Prostitutionsmilieu verwurzelt. Sie werde durch Heroinspritzen übertragen oder ungeschützten Sex. Das ist eigentlich die Hauptlast, also bei mir speziell, das ist sicher bei jedem, bei einer Persönlichkeit anders gelagert, aber bei mir speziell ist tatsächlich das, ich will, auch wenn es gar nicht öffentlich ist, aber ich will irgendwo so diese Stigmatisierung weg haben. Also dieses, der ist krank, der ist tödlich krank. 130 bis 150 Millionen Menschen weltweit, so die Schätzungen, tragen das Hepatitis-C-Virus in sich. 500.000 sterben jedes Jahr daran. Und rund 300 bis 500.000 sollen hierzulande infiziert sein. Bislang ist die Behandlung schwierig. Das war eine super eklige Therapie. Also da war ich war 9 Monate krankgeschrieben. Also ich kann dann nicht arbeiten können. Ich war super schwach, depressiv. Ja, und auch dieses Prozedere damit, alle 8 Stunden mit 20 Gramm Fett. Weil das war halt so ein Medikament, wo anscheinend mit Fett zusammen sich besser entfaltet oder halt besser wirkt. Und das war eigentlich, also am Anfang, gut, dann habe ich mal gedacht, 2 Snickers sind 20 Gramm Fett. Ja, 2 Snickers ist ja klasse, esse ich mal 2 Snickers. Irgendwann kannst du keine Snickers mehr sehen. Am Ende habe ich tatsächlich immer mir nur Walnussöl oder irgendein Öl einfach so reingekippt. Habe es manchmal sogar erbrochen dann, aber musste man einfach so machen. Und das alle 8 Stunden und auf die Minute. Also ich habe morgens um 6 Uhr angefangen, 14 Uhr, 22 Uhr. Neue Erfolge. Besser verträglich. Medizinischer Durchbruch bei HCV. Pille statt Spritze. Therapie ohne Interferon. Extrem wirksam. Fast alle Patienten. Neue direkt wirkende Antivirale. Erste Kombipille gegen Hepatitis C jetzt auch in Europa. Therapierevolution. Ich habe da tatsächlich im Internet oder auf anderen Kanälen gar nicht so viel gehört, weil ich eigentlich gut beraten war von meiner Ärztin. Die hat mir damals, wo meine erste Therapie gescheitert ist, schon gesagt, ich weiß, in Amerika gibt es ein Präparat, da gibt es große Erfolge und deswegen, wir schauen uns das an und wir werden so halbwegs engmaschig voneinander hören. Alle 3 Monate rufen sie halt einfach an und fragen an, gibt es was Neues, das auch bei mir passt. Es passiert nicht so oft, dass sich Hersteller, Ärzte und Krankenkassen einig darüber sind, ein neues Medikament als medizinische Sensation zu bezeichnen, als Durchbruch bewerten der Medizingeschichte schreiben wird. Der Fall Sovaldi ist so ein Beispiel. Sovaldi, so heißt das neue Präparat, welches die Behandlung von Hepatitis C-Patienten umkrempelt. Mit dieser Pille sind die Heilungschancen weit höher als bei früheren Therapien, bei weniger Nebenwirkungen. Von einer neuen Ära in der Hepatitis C-Therapie schrieb das Deutsche Ärzteblatt. Also damals, wo ich die erste gemacht habe, da war mir eigentlich klar, ich mache nie wieder eine. Ist mir jetzt wurscht, dann tue ich halt früher sterben. Eine neue Ära hat das Medikament aber auch bei der Frage eingeleitet, was ein Pharmakonzern für seine Ware verlangen kann. So ist Sovaldi auch ein gutes Beispiel dafür, worum es in Zukunft in den Gesundheitssystemen dieser Welt auch gehen wird. Wo sie mir dann beschrieben hat, dass das eine Tablette nur ist, da habe ich dann gedacht, naja, okay, das kannst du schon einmal machen. Und das plus 3 Monate, die andere war 9 Monate. Klar, denkt man dann, wow, das hört sich ja an wie wirklich ein Wunderheilmittel. Und da war ich dann schon in Hoffnung, dass da noch was geht. Und jetzt bin ich in der Phase, schauen wir weiter. Den signifikanten klinischen und laut Herstellerfirma auch wirtschaftlichen Nutzen lässt sich der US-amerikanische Pharma-Riese teuer bezahlen. In den Vereinigten Staaten war Sovaldi bei seiner Markteinführung im Dezember 2013 als $1000-Pille bekannt geworden, um nicht zu sagen berüchtigt. Das war in den USA der Preis für eine einzelne Tablette. Genau 17.855 Euro und 51 Cent kostet im Frühjahr 2016 in Deutschland eine Packung mit 28 Tabletten. Also 638 Euro pro Tablette. Weil die Therapie sich meist über 2 bis 3 Monate oder noch länger hinzieht, summieren sich die Kosten oft auf mehr als 60 oder gar 80.000 Euro. Now there's just one problem. Sovaldi, which is manufactured by Gilead Sciences Incorporated, is too expensive for most people to afford it. Arznei-telegram.de Mondpreis für Hepatitis C-Mittel. Wirkungsvoll, aber teuer. Nebenwirkung? Mondpreise. Stern.de Horrende Preise für neue Medikamente. Streit um Arzneimittelpreise. AOK.de Teppichhändlereffekt bei neuen Medikamenten. Long-Term Market. Terrific Stock. Monster-Winner. Forget Apple. Here are better stocks to buy. Also es waren ja auch Widrigkeiten, bevor wir jetzt diese Therapie angehen konnten, wo sie gesagt hat, sie weiß noch nicht, ob ich die Therapie kriege über die Kasse. Richards Freude über die neuen medizinischen Möglichkeiten hält nach der Zulassung auf dem deutschen Markt im Januar 2014 nicht lange an. Denn warten Patienten, die lebensbedrohlich erkrankt sind, auch noch so sehnsüchtig auf neue, rettende Medikamente? Zuerst muss die Kostenübernahme durch die Kassen geklärt werden. Erst recht bei einem Medikament, dessen Preis alle bisher gekannten Dimensionen sprengt. Im Frühjahr 2015 empfiehlt Richards Ärztin ihm, sich von seiner Kasse schriftlich bestätigen zu lassen, dass sie die mehr als 20.000 Euro pro Medikamentenpackung übernimmt. Dann habe ich natürlich nach 2, 3 Wochen einen lapidaren Brief von der AOK bekommen. Das liegt im Ermessen der Ärztin, da brauchen sie nicht die AOK anschreiben. Also richtig einen pumpigen Brief, obwohl ich halt gedacht hätte, das wäre der richtige Weg. Dann habe ich das wiederum der Frau Dr. Jung mitgeteilt. Also ich habe der den Brief dann zugeschickt. Und die hat gesagt, ja gut, dann wenn die so schreiben, dann verschreibe ich es ihnen halt. Wenn ein neues Medikament in Deutschland auf den Markt kommt, bei dem sich im Vergleich zu schon verfügbaren Arzneien ein zusätzlicher Nutzen nachweisen lässt, wird es von den Kassen bezahlt. Doch ob dieser Nutzen vorliegt, wird zunächst von einem Institut geprüft. Anschließend fällt das oberste Entscheidungsgremium im deutschen Gesundheitswesen, der Gemeinsame Bundesausschuss, kurz GBA, eine Entscheidung. Die knapp 7 Monate zwischen der Zulassung und dem sogenannten GBA-Beschluss sind für viele Ärzte und Patienten eine quälende Zeit, erzählt auch Richards Ärztin Maria Christina Jung. viel, viel Unsicherheit. Und wir merken das besonders deshalb, weil wir eine Flut von Zuweisungen haben und nicht, weil die Ärzte das nicht können oder nicht wollen, sondern weil die wahnsinnig unsicher sind. Und wenn man mit einer Therapie, zum Beispiel jetzt in Ihrem Fall, fast 70.000 Euro verschreibt, das so viel verdient weder eine Klinik noch ein Arzt, dass für jeden Patienten, ich weiß nicht, wie viele Patienten ich therapiert habe, 300, 400, wenn Sie sich ausrechnen, ich sollte das irgendwann mal ersetzen müssen, dann kann ich nur weit auswandern und meine bewahrte Insolvenz irgendwo ausleben. Ja. Tschüss, alles Gute. Danke für Ihre Zeit. Tschüss. Ciao. Ja, bitte, tschüss. Das ist eine ganz normale Arztpraxis mit mehreren Sprechzimmern. Wir haben ein Ultraschallgerät. Eine Praxis in Berlin-Mitte. Der Internist Gerd Clausen hat sich auf die Behandlung von Infektionskrankheiten wie Hepatitis oder auch HIV spezialisiert. Das Labor, wo wir unseren Patienten Blut abnehmen, vor der Therapie, während der Therapie werden Blutkontrollen gemacht. Ja, das ist letztendlich keine aufregende Infrastruktur, die man braucht, um diese Infektionskrankheiten zu behandeln. Gerd Clausen kann beim besten Willen den hohen Preis für das neue Hepatitis-C-Medikament nicht verstehen. Aus meiner Sicht der einzige plausible Grund für diesen Preis ist das Interesse an Gewinnmaximierung auf Seiten der Firmen und eine strategische Überlegung, wie viel kann man denn nehmen? Die Herstellung kostet 5 bis 10 Euro, der Rest ist Gewinn für die Firma und für die Aktionäre. Bei einem Medikament, das knapp 20.000 Euro je Packung kostet, könne eine kleine Unaufmerksamkeit existenzbedrohende Konsequenzen haben, sagt Clausen. Denn den Ärzten drohen Strafzahlungen, sogenannte Regresse. Und am sichersten läuft man natürlich, wenn man die Behandlung gar nicht macht, weil es gibt ja auch keinen Anreiz, die Behandlung zu machen. Also ich habe ja nichts jetzt wirtschaftlich davon, die Patienten zu behandeln. Ich könnte denen ja auch sagen, ach wissen Sie, gehen Sie doch lieber woanders hin. Ich mache das nicht, mir ist das zu kompliziert. Patienten, die von einer potenziell tödlichen Krankheit geheilt werden könnten, die aber keine Behandlung erhalten. Das dürfte es in Deutschland eigentlich nicht geben. Die Bundesregierung betont immer wieder, Deutschland habe eines der besten Gesundheitssysteme der Welt. Und auf eine Anfrage erklärt sie: Dem Bundesministerium für Gesundheit liegen keine Erkenntnisse darüber vor, dass Ärztinnen und Ärzte die Verordnung notwendiger Hepatitis-C-Arzneimittel alleine aus Kostengründen unterlassen. Dies wäre auch nicht rechtmäßig. Die Erfahrungen von Ärzten wie Gerd Clausen sind andere. Es ist mit Sicherheit so, dass die Preise dieser Medikamente den Einsatz einschränken. Das ist nach meiner Überzeugung jetzt schon der Fall. Ich kenne viele Kollegen, die sehr zurückhaltend in der Vergangenheit, aber auch jetzt noch sehr zurückhaltend mit dem Einsatz der Therapie sind, die die Therapie nur Patienten verschreiben, die schon fortgeschrittenere Leberschädigungen haben. Und das ist so und alleine so, weil diese Pillen so teuer sind. Gerd Clausen befürchtet, dass das Hepatitis-Medikament Sovaldi eine neue Epoche der Preispolitik der gesamten Pharmaindustrie eingeläutet hat. Im Mai 2015 greift er daher zu einem ungewöhnlichen Mittel. Er initiiert, zusammen mit Kollegen, einen öffentlichen Protestbrief. Wir appellieren an die beteiligten Firmen zur Mäßigung und zur drastischen Reduktion der Preise der direkt antiviral wirkenden Hepatitis-C-Medikamente, sodass diese breit eingesetzt werden können. Und die 154 Ärzte, die den offenen Brief unterschrieben haben, warnen: Es ist leicht nachzurechnen, dass das solidarische Gesundheitssystem angesichts dieser Zahlen und Therapiekosten an seine Grenzen geraten muss. Entweder wird nur ein kleiner Teil der Betroffenen behandelt, oder die Beiträge der gesetzlichen Krankenkassen müssen massiv erhöht werden. Am wahrscheinlichsten ist wohl, dass beides passieren wird. Höhere Krankenversicherungsbeiträge, während gleichzeitig viele Patienten von neuen Therapien ausgeschlossen bleiben. Die Mediziner erheben schwere Vorwürfe gegen den US-Konzern Gilead, die Herstellerfirma der am häufigsten verschriebenen neuen Medikamente gegen Hepatitis C. Der amerikanische Konzern heißt so wie ein Landstrich im Nahen Osten, von dem schon im Alten Testament die Rede ist. Dort gäbe es Heilkräuter, heißt es in der Bibel. Der US-Konzern, der ein biblisches Heilsversprechen im Namen trägt, hat seine Deutschlandzentrale im Münchner Vorort Martinsried. Dort empfängt Johannes Kandelbinder, der bei Gilead den Posten Director Market Access innehat, Journalisten zum Gespräch. Kandelbinder kennt den Vorwurf, die neuen Medikamente seiner Firma seien absurd teuer. mit den neuen Präparaten sind Sie in der Lage, die überwiegende Mehrzahl der Patienten zwischen 8, 12 oder 24 Wochen zu heilen, aber wirklich zu heilen, nicht mehr wieder eine neue Therapie führen zu müssen. Und insofern ist dieser Zyklus dann teurer, aber wenn Sie es umrechnen auf die alten Therapien, kommt der Preis praktisch gleich raus. Seitdem Gilead den Preis für die sogenannte 1000-Dollar-Pille Sovaldi bekannt gegeben hat, trägt der Konzern die gleiche Argumentation vor. Ich finde das sehr kurz gedacht, wenn man das sagt. Und zwar bei einer Erkrankung wie bei Hepatitis C treten die wirklich hohen Kosten erst viel später auf. Und zwar dann, wenn die Patienten nicht behandelt werden und die Leberzirrhose beginnt und sozusagen der Verfall der Leber und dann am Ende sogar noch eine Transplantation steht. Das sind Kosten, die kann man nicht jetzt genau beziffern im Sinne von in 3 Jahren sind die da. Und da die Kassenwelt natürlich nicht so weit denkt, die müssen ja auch Budgets pro Jahr allokieren, ist aber dann diese Feststellung, das Geld könnte er woanders besser brauchen, sehr kurz gedacht, weil die Kasse nicht sieht, was in 20 Jahren auf sie zukommt. Wie die Kassenwelt denkt, wenn es darum geht, Gelder zu allokieren, also an eine bestimmte Stelle zu bringen, wie es in der Sprache der Betriebswirte heißt, darüber kann Johannes Kandelbinder aus eigener Erfahrung sprechen. Er hat einige Zeit für die AOK gearbeitet, bevor er in die Pharmaindustrie wechselte. Wobei Kandelbinder bei seinen Kostenvergleichen nicht erwähnt, dass keineswegs jeder Hepatitis-Patient irgendwann eine ausgesprochen teure Lebertransplantation erhält. Unerwähnt bleibt auch, dass die Einsparungen bei den Therapiekosten durch Sovaldi gegenüber den konventionellen Behandlungskosten nicht an die Kunden weitergegeben werden, sondern Gilead und seinen Aktionären zugutekommen. Aber Kandelbinder hat eine klare Antwort auf die Frage, ob die Preispolitik seiner Firma ethisch vertretbar ist. Unethisch wäre aus unserer Sicht, Patienten Medikamente, die wirklich eindeutig einen Nutzen für den Patienten haben, vorzuenthalten. Nur wenige Kilometer von der Deutschlandzentrale von Gilead entfernt hat Professor Georg Markmann sein Büro. Er leitet das Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. Auch Markmann findet, dass es unethisch wäre, Patienten neue Medikamente gegen Hepatitis vorzuenthalten. Doch seiner Ansicht nach geschieht genau das. Und wer dafür die Verantwortung trägt, ist seiner Meinung nach ebenfalls klar. Die Herstellerfirma. Durch den hohen Preis ist der Zugang zu diesem Medikament eingeschränkt. Und aufgrund des eingeschränkten Zugangs werden nicht alle Hepatitis C-Patienten behandelt. Und das führt dazu, dass aufgrund dieser hohen Monopolpreise durch die pharmazeutische Industrie möglicherweise Patienten sterben oder zumindest einen erheblichen gesundheitlichen Nachteil haben. Und das ist ethisch natürlich in keinster Weise akzeptabel. Die Argumente, mit denen der Pharmakonzern Gilead den Preis seiner Medikamente begründet, seien völlig willkürlich, findet Markmann. Es gibt Hochrechnungen, wie hoch die Entwicklungskosten bei Sovaldi sind, ungefähr 500 Millionen US-Dollar. Das heißt, Gilead müsste dann 5 Milliarden US-Dollar an Gewinn einstreichen. Wenn man das jetzt runterrechnet auf den Medikamentenpreis, dann würde man auf Kosten von unter 10.000 Dollar pro Behandlungszyklus kommen. Das Medikament wird aber auf dem Markt von Gilead angeboten mit einem Preis von annähernd 100.000 Dollar, also ungefähr das Zehnfache. Andersherum gesagt, lässt sich nach Ansicht des Medizinethikers klar sagen, um wie viel die neuen Hepatitis-Medikamente eigentlich billiger sein müssten. Da wäre ein um den Faktor 10 verringerter Preis akzeptabel und kein Euro mehr. Die Kosten für einzelne Medikamente können immer nur geschätzt werden. Die Pharmabranche gibt darüber nur sehr wenig nach außen. Als sicher gilt nur eines. Man muss sich dabei vor Augen führen, dass die Preisbildung bei Medikamenten ja einige Besonderheiten hat. Die erste Besonderheit ist, dass die Hauptkosten gar nicht durch das Produzieren der Tablette selbst entstehen, die sind vergleichsweise gering, sondern durch die Generierung des Wissens, also durch die Studien, die vorher gemacht werden müssen, und da gibt es ja auch viele Misserfolge, das heißt, die Forschung und Entwicklung ist das, was die Medikamente teuer macht. So veröffentlichte ein Internetportal großer Industriekonzerne Ende 2014 Berechnungen, wonach es im Schnitt 2,6 Milliarden US-Dollar koste, ein neues Medikament bis zur Marktreife zu bringen. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen macht eine ganz andere Kalkulation auf. Wenn es wirklich um einen neuen Wirkstoff gehe und nicht um Rendite, dann würden 50 bis knapp 190 Millionen Dollar genügen, rechnet die Non-Profit-Organisation vor, also weniger als ein Zehntel dessen, was die Pharmaindustrie immer wieder als Entwicklungskosten nennt. Dazu komme noch eine weitere Absurdität. Die Grundlagen der Patente der Pharmabranche stammen oft, zumindest teilweise, aus Forschung, die der Staat finanziert. Also in den USA ist es zum Beispiel so, dass das National Institute of Health ein sehr großer Forschungsförderer ist und dass in der Regel aber die Ergebnisse der Forschungsförderung dann einfach weggegeben werden und davon profitiert dann wirtschaftlich nur noch die pharmazeutische Industrie. Und ich glaube, auch das ist eine Konstellation, die in dieser Zuspitzung nicht tragbar ist. Auch die Entwicklung des Wirkstoffs, der sogenannten 1000-Dollar-Pille Sovaldi, hatte vorher von einer Technologie profitiert, die an einer staatlichen Universität, nämlich im britischen Cardiff, entwickelt worden war. Gilead hat das hochwirksame Präparat auch nicht selbst entwickelt, sondern 2011 durch den Kauf der Firma Pharmacet für 11 Milliarden Dollar gekauft. Inzwischen macht Gilead jedes Jahr einen Gewinn, der höher liegt als der Preis für den Zukauf des damaligen Konkurrenten. Damit wurde der Konzern zu einem Liebling der Anleger an der Börse. Biotech stocks have been wildly outperforming the market, and today we're taking apart the biggest of all the biotechs, Gilead Sciences. Gilead released its first quarter earnings, and the pharmaceuticals company did not disappoint. Gilead Sciences just gets bigger all the time. With their $84,000 a bottle Revenue Sovaldi drug. Revenue was up 15% year over year and topped $2.7 billion. Wer vor 5 Jahren Aktien der US-Firma Gilead gekauft hat, konnte einen rasanten Anstieg des Börsenkurses erleben und sein Vermögen um das 7-fache steigern. Der Vorstandschef des Unternehmens, John Martin, ist Milliardär geworden. Denn der leitende Angestellte bekommt nicht nur Jahresgehälter in zweistelliger Millionenhöhe, auch Aktien seiner Firma gehören zu seiner Bezahlung. Doch die staatlich finanzierten Forschungseinrichtungen an Universitäten, Kliniken und unabhängigen Instituten profitieren von den späteren Gewinnen nicht. Das Argument von Entwicklungskosten sei bei der Preisgestaltung ohnehin nur vorgeschoben. Es gab keinen konkreten Hinweis in irgendeinem der Dokumente, in E-Mails, Besprechungsprotokollen oder Präsentationen, dass grundlegende wirtschaftliche Faktoren wie Entwicklungskosten oder der milliardenschwere Kaufpreis für die Firma Pharmacet, die das Medikament zunächst entwickelt hat, eine Rolle dabei gespielt hätten, wie Gilead den Preis festgelegt hat. Das erklärte der amerikanische Parlamentarier Ron Wyden nach einer umfangreichen Untersuchung des US-Senats zur Preispolitik des Pharmakonzerns Gilead. Tausende von Dokumenten und Mails musste der Pharmakonzern dafür herausrücken. Anfang Dezember 2015 wurde das 140 Seiten dicke Werk veröffentlicht, welches das Wall Street Journal als den genauesten Einblick in die Preissetzung im Pharma-Business, den es je gab, bezeichnete. Wenn Gileads Ansatz die Zukunft dessen ist, wie umsatzstarke Medikamente in Amerika auf den Markt gebracht werden, dann kostet es Milliarden und Milliarden von Dollar, um nur einen Bruchteil der Patienten in Amerika zu behandeln. Während sich in den USA sogar ein Untersuchungsausschuss des Senats mit der Frage befasst, was ein Medikament kosten darf und welche Rolle Entwicklungskosten dabei spielen, sieht es in Deutschland ganz anders aus. Hier ist es gesetzlich gar nicht vorgesehen, die wahren Kosten der Hersteller überhaupt in die Kalkulation bei Preisverhandlungen mit einzubeziehen. Theoretisch sollen die Preise für neue Medikamente das Ergebnis von Gesprächen sein, in denen Pharmaindustrie und Krankenkassen aushandeln, welcher Preis vertretbar ist. Diese Verhandlungen finden in den Räumen des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenversicherung statt. Die Gespräche sind so geheim, dass Journalisten zwar mit einer Verbandsmitarbeiterin reden dürfen, die solche Verhandlungen führt, doch über deren Inhalt erfährt man nichts. Auch ein Interview gibt die Verhandlerin nicht. Das übernimmt die Pressesprecherin des Kassenverbandes, Anne Marini. Wir haben immer wieder das Problem, unabhängig, ob wir jetzt über Hepatitis C-Produkte sprechen oder über andere Arzneimittel, haben wir ganz oft das Problem, dass wir die allermeisten Informationen, zu denen dann leider auch der ausgehandelte Preis in der Regel gehört, nicht einordnen, nicht nennen, nicht bewerten dürfen, weil das einfach seitens des Herstellers nicht gewünscht ist. Da gilt dann leider strikte Geheimhaltung. Zu dem, was geheim bleibt, gehört auch die Frage, ob die Kassen denn überhaupt eine Chance haben, einen nennenswerten Rabatt auszuhandeln. Im Jahr 2011 hat die Bundesregierung zwar entschieden, dass die Pharmabranche bei patentgeschützten Arzneien nicht mehr unbefristet die Preise frei bestimmen kann, doch die Verhandlungen über den langfristigen Erstattungsbetrag beginnen erst ein Jahr nach Markteinführung. In den ersten 12 Monaten können die Konzerne weiterhin verlangen, was sie für richtig halten. Kassenmanager beklagen im vertraulichen Gespräch, die Krankenversicherung werde auf diese Weise von der Pharmaindustrie erpresst. Also wir haben jetzt gerade im Vergleich wieder einen Anstieg um circa 10%. Also das ist relativ viel. Also es ist nicht so, dass alleine durch die Preisverhandlung wir uns zurücklehnen können und sagen, es ist alles gut. Die Preise, die Ausgaben für Arzneimittel, die steigen nur moderat oder bleiben auf dem Stand wie vom Vorjahr. Das ist es nicht, definitiv nicht. Die schwierigsten Verhandlungen würde ich in der Tat inzwischen in der Pharmabranche eben im Bereich der Preisbildung, Bepreisung von Produkten ansehen, weil wir hier nicht mehr von wirtschaftlichen Verhandlungen, sondern in der Tat politischen Verhandlungen sprechen. Fouad Forghani arbeitet als selbstständiger Berater von Firmen und Institutionen, wenn sie schwierige Verhandlungen zu führen haben. Er ist unsichtbarer Schattenverhandler, auch im Pharma-Business. In einem Seminarprogramm für Manager aus der Pharmabranche heißt es über den gebürtigen Perser: Er verfügt über Verhandlungserfahrung in extremen Situationen. Unter anderem hat er die Polizei bei Geiselnahmeverhandlungen und Behörden bei politischen Verhandlungen unterstützt. Forghani weiß, dass man einen solchen Hinweis ungewöhnlich finden kann, wenn es um Gespräche über die Preise von Medikamenten geht. Aber er hat eine Erklärung. Eine Verhandlung ist nach Forghanis Erfahrung immer ein Machtkampf. Wenn es um Arzneipreise geht, seien die Gespräche jedoch ganz besonders. Eine wirtschaftliche Verhandlungsumgebung zur Bepreisung eines Produktes wäre eben, auf der einen Seite ist die Firma, auf der anderen Seite sind die Konsumenten. Aktuell ist hier bei Thema Pharma nicht so. Wir haben auf der einen Seite die Pharmafirmen und auf der anderen Seite oder auch seitlich positioniert haben wir inzwischen nun Vertreter der Ärzte, der Krankenhäuser, Vertreter der Kassen und Regierungsmitglieder zum Teil, die alle bei der Bepreisung schon Einflussmöglichkeiten und mehr darüber hinaus haben. Und das ist schon an sich keine wirtschaftliche Verhandlungsumgebung und die Bepreisung findet auch nicht gemäß den üblichen wirtschaftlichen Kriterien statt. Die Krankenkassen haben bei Medikamenten, die in strengen Tests keinen zusätzlichen Nutzen nachweisen können, die Macht, den Hersteller mit vergleichsweise niedrigen Preisen abzuspeisen. In diesem Fall hat die Firma wiederum die Macht, ihr Medikament vom Markt zu nehmen. Das kommt immer wieder vor. Über das machtvollste Instrument verfügt die Industrie aber, wenn sich für eine neue Arznei nachweisen lässt, dass sie kranken Menschen hilft, sie möglicherweise sogar heilt. Dann hat der Hersteller einen Anspruch auf einen höheren Preis, als ihn Produkte haben, die vergleichbar, aber weniger gut sind. Unter Umständen Anspruch auf einen sehr, sehr hohen Preis, so wie im Fall Gilead. Es ist eine ganz neue Welt, eine ganz neue Verhandlungswelt. Es sind eben gänzlich neue Kriterien, die es mir erlauben, mein Produkt auf dem Markt zu positionieren. Ich gehe davon aus, dass an einer Vielzahl von Stellen die Pharmaindustrie jetzt die Gelegenheit nutzen wird, diesen Weg zu nutzen, den der Minenhund Gilead für sie eröffnet hat, um ihre Produkte auf diesem Weg mit einer extrem hochpreisigen Preisgestaltung und mit einer extrem aggressiven Strategie, auch was mögliche Rabattverträge angeht, in den Markt zu drücken. Helmut Platzer ist der Vorstandschef der AOK Bayern, der mit 4,3 Millionen Versicherten bundesweit größten Ortskrankenkasse. Nach Platzers Ansicht hat die Pharmabranche erkannt, wie sie die Lücke in den Gesetzen zur Kostendämpfung ausnutzen kann. Gerade weil die Preisverhandlungen erst ein Jahr nach der Markteinführung eines Medikaments beginnen, liegt es für die Pharmaindustrie nahe, dass sie innerhalb dieses Jahres erst recht einen beliebig hohen Preis verlangt. Sovaldi bleibe kein Einzelfall, glaubt der Kassenchef Platzer. Die Bundesregierung schreibt der Pharmaindustrie zwar vor, dass sie mit den Krankenkassen auch bei patentgeschützten Arzneien über Rabatte verhandelt. Gut 10% Nachlass auf die zunächst 22.000 Euro je Packung für das Hepatitis-Präparat Sovaldi hat der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen erzielt. So hat es ein Internetportal errechnet, das von verschiedenen Großkonzernen der Pharmaindustrie betrieben wird. Der AOK-Chef Platzer findet so ein Verhandlungsergebnis ausgesprochen unbefriedigend. Seiner Ansicht nach muss die Politik einschreiten. Dann kann ich als Gesetzgeber mich nicht zurücklehnen und sagen, ja, ist Pech, ist dumm gelaufen, sondern dann muss ich überlegen, was am Gesetz geändert werden muss, damit ich eben diese Umgehungsstrategie austrockne. Auch die Ärztinnen und Ärzte, die täglich viele Menschen mit Hepatitis C behandeln und die sich in ihrem offenen Brief an die Öffentlichkeit wandten, werden diesbezüglich deutlich. Wir fordern die Politik auf, schnell wirksame Regulationsmechanismen zu entwickeln, die der maßlosen, unkontrollierten und rein gewinnorientierten Preisgestaltung von neuen Medikamenten durch Pharmafirmen auf Kosten der Sozialsysteme Einhalt gebieten. Wenn man dazu bei der Pressestelle des Bundesgesundheitsministeriums nachfragt, bekommt man kein Interview vermittelt, sondern eine schriftliche Stellungnahme. Für die Freiheit der Industrie, die Preise während des ersten Jahres völlig frei festzulegen, gebe es gute Gründe, heißt es aus dem Ministerium. Diese Regelung wurde getroffen, um den Patientinnen und Patienten in Deutschland weiterhin einen möglichst schnellen Zugang zu innovativen Arzneimitteln zu ermöglichen. Während in vielen anderen Ländern der EU Arzneimittel überhaupt erst nach Abschluss eines Bewertungs- und/oder Preisbildungsverfahrens verfügbar sind, stehen neue Arzneimittel den Patientinnen und Patienten in Deutschland weiterhin von Anfang an zur Verfügung. Die deutschen Gesetze, die die Preisbildung bei patentgeschützten Arzneien regeln, sind damit zwar patientenfreundlich, sollen aber auch industriefreundlicher sein als in anderen Ländern, erklärt die Bundesregierung. Industriefreundliche Preise dank Patentschutz. Pharmakonzerne profitieren davon, dass staatliche Stellen auf der ganzen Welt den Patentschutz für neue Medikamente garantieren. Doch unter diesem staatlichen Schutz setzt die Pharmaindustrie Monopolpreise durch. Wenn man das dann halt rechnet, also ich habe da irgendwo mal im Internet, glaube ich, auch einen Artikel gelesen, wenn jetzt jeder heute anfangen würde, so eine Therapie zu machen, das würde eventuell tatsächlich unser Solidarsystem im Krankenkassenbereich sprengen. Was bislang überwiegend als Problem für arme Länder galt, gefährdet nun die wesentliche Säule der staatlichen Ordnung auch in Industrienationen, nämlich die medizinische Gesundheitsversorgung. Im Februar 2015 greift die Hilfsorganisation Ärzte der Welt daher zu einer neuen Waffe im Preiskrieg gegen Gilead. Sie versucht, das EU-Patent auf den Wirkstoff Sofosbuvir freizuboxen, um die Herstellung von generischen Sofosbuvir-Arzneien zu einem geringeren Preis zu ermöglichen. Einen Einspruch einer Nichtregierungsorganisation gegen ein Patent auf einen Wirkstoff beim Europäischen Patentamt hat es zuvor noch nicht gegeben. Also das ist eigentlich schon der Hammer, wie viel die zahlen müssen, oder? Der Preiskampf und die Diskussion um das Mittel, das sein Leben retten könnte, lassen Richard L., der seit rund 30 Jahren mit dem Hepatitis-C-Virus infiziert ist, nicht unbeeindruckt. Also ich zahle ja auch immer meinen Krankenkassenbeitrag, aber ich habe natürlich in meinem Leben noch nie so viel eingezahlt, dass jetzt diese zwei Therapien da abgedeckelt werden. Also zahlt wirklich jemand anders für mich. Richard hat Glück. Eine gut informierte und mutige Ärztin, eine ergebnisoffene Antwort seiner Krankenkasse und die Aussicht, dass der 53-jährige gelernte Werbekaufmann nach erfolgreicher Behandlung keine teure Lebertransplantation benötigt, um dem Arbeitsmarkt wieder voll zur Verfügung stehen zu können. Also ich habe tatsächlich große Hoffnung, dass ich ein relativ normales Alter noch erleben werde. Mal so 70 oder so, könnte ich mir schon vorstellen, dass das, wenn jetzt das geheilt wird oder halt eliminiert wird, der Virus, dass das dann halt auf dem Status bleibt, dass noch ein bisschen wieder Regeneration der Leber eintritt, nicht mehr vollständige, aber ein bisschen. Ich habe da große Hoffnung, dass das eigentlich irgendwie kein Thema mehr sein wird für mich. Auch seine Ärztin, Maria Christina Jung, findet die Kosten der neuen Hepatitis-Medikamente atemberaubend. Dennoch zögert sie mittlerweile nicht mehr, ihren Patienten Rezepte auszustellen. Ich kann heilen und das sieht im Moment toll aus. Das ist eine sehr subjektive Sichtweise eines Arztes, sicher. Und wenn ich jetzt kann ich schon nachvollziehen. Also für mich ist es natürlich auch eine tolle Geschichte, was ich jetzt da höre. Und große Chancen. Große Chancen, dass ich da rauskomme aus dem ganzen Schlamassel. Wann kann man sagen, ein Medikamentenpreis ist gerechtfertigt? Was muss gegeben sein, damit ein Preis sich nicht nur ökonomisch, sondern auch ethisch begründen lässt? Das Magazin Der Spiegel hat diese Frage in seiner Rubrik Der Münchhausen-Check nach unterschiedlichen Kriterien geprüft. So seien Preise dann gerecht, wenn Leistung und Gegenleistung ausgewogen sind und wenn nicht ein Marktpartner die Notlage oder Unwissenheit eines anderen zum eigenen Vorteil ausnutzt. Preise seien ungerecht, wenn ihre Höhe einem Teil der Gesellschaft eine angemessene Grundversorgung verwehrt. Und ein angemessenes Verhältnis zwischen dem Preis, den Kosten der aufgewendeten Arbeit und des eingesetzten Materials muss gegeben sein. Der Spiegel kommt in seinem Münchhausen-Check zu dem Ergebnis, der Preis für Sovaldi ist nicht gerechtfertigt. Also hier ist sozusagen das größte Kinderdiabeteszentrum in Deutschland. Patienten kommen zu uns ungefähr alle 6 Wochen. Schauen wir, wie der Langzeitwert ist durch einen kleinen Fingerpieks. Professor Thomas Danne ist Chefarzt im Kinderkrankenhaus auf der Bult in Hannover. Rund 700 Kinder und Jugendliche mit Diabetes werden dort regelmäßig behandelt. Einer von ihnen ist Pascal. Vor 4 Jahren hat sich sein Leben grundlegend verändert. Also bei mir war es halt so, dass ich fast umgekippt bin und meine Mutter dann halt früher von der Arbeit gekommen ist und dann zum Kinderarzt halt gefahren sind, mein Blutzucker gemessen und der war halt über 500 halt nicht messbar und dann musste ich halt in die Intensivstation und dann wurde es halt hier auch gemessen und dann festgestellt, dass ich Diabetes bekommen habe. Pascal hat Diabetes vom Typ 1. Eigentlich müsste der 16-Jährige aufpassen, dass sein Zuckerwert möglichst gleich bleibt, sagt sein Arzt. Dazu sollte er mehrmals am Tag ein Insulin mit dem Namen Basal spritzen und immer wieder seine Zuckerwerte messen. Doch der Teenager schaffte es nicht, die entsprechende Disziplin aufzubringen. Stattdessen hat er sich selbst und seine Mutter betrogen. Ja, also zum Beispiel, ich hatte halt mehrere Messgeräte gehabt und dann halt die alten Werte meiner Mutter halt gezeigt, wo ich da 104 hatte. Und im Endeffekt hatte ich irgendwie 400 gehabt. Und dann habe ich ihr halt den anderen Wert gezeigt, wo es halt besser war. Weil ich es ihr einfach nicht zeigen wollte und das selber machen wollte. Aber es hat dann halt nie funktioniert. Für Patienten wie ihn, die ihren Tagesablauf einfach nicht in den Griff bekommen, sei ein neues Insulin mit dem Markennamen Tresiba besonders geeignet, hatte man Pascal 2013 im Krankenhaus auf der Bult gesagt. Seitdem ich auf Tresiba gekommen bin, ist es halt sehr einfach geworden. Also das heißt, ich musste es nur nach abends spritzen und wenn ich es mal vergessen habe, kann ich es immer noch nachspritzen, so nach einer Stunde ungefähr. Und bei dem anderen muss ich halt morgens, mittags, abends und nochmal zur Nacht das Insulin halt nehmen. Im Sommer 2015 bekam Pascal von seinen Ärzten allerdings eine Mitteilung, die ihm Angst machte. Er müsse wieder auf ein anderes Insulin umgestellt werden, hieß es. Ebenso wie rund 40.000 weitere Diabetiker. Die dänische Herstellerfirma Novo Nordisk gab am 1. Juli bekannt, dass sie das Medikament mit dem Markennamen Tresiba in Deutschland vom Markt nimmt. Preisverhandlungen mit dem Spitzenverband der Krankenkassen hatten zu keiner Einigung geführt. Pascals Mutter macht sich Sorgen, dass der Zuckerwert ihres Sohnes wieder regelmäßig außer Kontrolle gerät, wenn er wieder ein anderes Insulin nehmen muss, mit dem er nicht gut zurechtkommt. Ich verstehe es nicht, warum man Kindern nicht helfen kann, die Hilfe brauchen. Er hat sich diese Krankheit nicht ausgesucht. Diese Krankheit ist da und wenn ihm man helfen kann, warum wird das einfach vom Markt runtergenommen? Nur aus Kostengründen? Es geht tatsächlich um Kosten. Der Pharmakonzern wollte für seine Arznei einen Preis, der fast 3-mal so hoch liegt wie für Insuline, die schon länger auf dem Markt sind. Statt bis zu rund 750 Euro sollten die Kassen mehr als 2.000 Euro im Jahr zahlen. Doch die Kassen sahen keinen Zusatznutzen, der einen höheren Preis rechtfertigen würde. Sie stützten sich dabei auf eine Bewertung des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen mit Sitz in Köln. Das Institut, das zwar im Auftrag der Kassen, aber dennoch unabhängig arbeiten soll, sah bei dem Insulin Tresiba keine belegbaren Vorteile gegenüber anderen Medikamenten. In solchen Fällen sei gesetzlich klar geregelt, dass ein Medikament nicht teurer sein darf als Konkurrenzprodukte. argumentiert der Vorstandsvorsitzende der Techniker Krankenkasse, Jens Baas. Der Chef der bundesweit größten Kasse ist selbst Mediziner und er findet es empörend, dass der Konzern Novo Nordisk Tresiba einfach wieder vom Markt genommen hat. Denn die Umstellung von dem Insulin ist aufwendig. Dieses Insulin, man kann ja auch auf ein anderes einstellen. Dieses Insulin ist nicht so, dass es lebensnotwendig ist, dass er genau dieses bekommt. Aber die Umstellung von einem Insulin zum anderen ist schwierig, ist für einen Patienten mit Problemen belastet, kann man nicht von heute auf morgen machen, ist also ein Problem. Was die pharmazeutische Industrie hier also tut, ist, sie nimmt den Patienten in eine gewisse Geiselhaft. Und das kann nicht sein. Geiselhaft, das ist ein starkes Wort. Novo Nordisk erklärt sich zunächst bereit, im Interview über die Vorwürfe des Chefs der größten Krankenkasse zu sprechen. Dann sagt die Deutschlandzentrale des dänischen Konzerns den Termin aber kurzfristig per E-Mail ab. Als Grund nennt Novo Nordisk einen Personalwechsel in der Geschäftsführung. Außerdem sei das Unternehmen in Verhandlungen zu einem anderen Präparat, schreibt der Pressesprecher. Das ist eine recht sensible Phase, die sich auch noch bis Ende April hinziehen wird. Ich fürchte daher, dass ich Ihnen in absehbarer Zeit nicht werde weiterhelfen können. Ich halte es für legitim, dass ein Hersteller für seine Forschung und Entwicklung und für seine Marketingausgaben, die ja deutlich höher sind als die Ausgaben für Forschung und Entwicklung, dann auch am Ende des Tages einen gewissen Preis bekommt. Aber die Preisentwicklung, die wir derzeit haben in der pharmazeutischen Industrie, gerade auch in Bereichen wie Hepatitis C oder Onkologie, halte ich für nicht tragbar für die Gesellschaft. Professor Wolf-Dieter Ludwig vom Helios-Klinikum in Berlin-Buch. Er leitet die Arzneimittelkommission der Bundesärztekammer. Er ist also in gewisser Weise der oberste Medikamentenexperte der deutschen Ärzteschaft. Ich glaube, bei dieser Diskussion vergessen wir etwas, dass wir, bevor wir überhaupt über Rationierung sprechen, auch über Rationalisierung sprechen müssen. Das heißt, wir müssen uns Gedanken darüber machen, welche Medikamente, welche diagnostischen Verfahren sind überhaupt notwendig. Und wir würden in unserem Gesundheitssystem bereits sehr viel einsparen können, wenn wir auf unnötige, beispielsweise CT-Untersuchungen, PET-CT-Untersuchungen, andere diagnostische Maßnahmen verzichten. Und wenn wir uns auf die Medikamente beschränken, die nicht in Hochglanzbroschüren als der therapeutische Durchbruch angepriesen werden, sondern die durch gute, wissenschaftlich fundierte Daten wirklich einen bewiesenen Nutzen für unsere Patienten haben. Alarmierend findet der Leiter der Arzneimittelkommission auch die Preisentwicklung bei Medikamenten, die in sein Spezialgebiet fallen, die Behandlung von Krebspatienten. Ludwig greift nicht gern zu drastischen Worten. Über einen Aufsatz in einer Fachzeitschrift hat er aber den Titel gesetzt »Kostenexplosion in der medikamentösen Therapie onkologischer Erkrankungen«. Denn er beobachtet einen Strategiewechsel der Pharmabranche hin zu immer teureren Medikamenten. Für ein neues onkologisches Mittel, was wirklich einen deutlichen therapeutischen Fortschritt bedeutet, soll auch ein hoher Preis verlangt werden. Da bin ich ganz eindeutig in meiner Aussage. Aber leider wissen wir, dass heute in den letzten 10 Jahren zurückgerechnet für Medikamente, die eine Lebensverlängerung im Durchschnitt zwischen 2 und 2,5 Monaten bewirken, Preise zwischen 50 und 100.000 Euro gezahlt werden. Und das kann unser Gesellschaftssystem, unser Gesundheitssystem nicht tragen. Das Gesundheitssystem könne nur dann möglichst vielen Patienten helfen, wenn eines gelingt, sagt der oberste Arzneispezialist der Bundesärztekammer. Das zur Verfügung stehende Geld muss dahin fließen, wo es nachweisbaren Nutzen bringt. Doch die Entwicklung gehe gerade in dem Bereich, den er besonders gut beurteilen kann, in eine andere Richtung. Es gibt einen relativ einfachen Parameter, der auch inzwischen in vielen Untersuchungen analysiert wurde. Eine Chemotherapie innerhalb der letzten 4 Wochen vor dem Lebensende ist definitiv in den meisten Fällen nicht indiziert. Das heißt, man hat eine falsche Indikation gestellt. Und wenn man das in großen Beobachtungsstudien auswertet, dann ist der Prozentsatz von Patienten, die in dem letzten Monat vor ihrem Tod eine Chemotherapie bekommen, relativ hoch. Sie kommen durchaus zu Zahlen zwischen 20% und 40% der Patienten. 1 Monat vor dem Tod wurden mit Chemotherapie behandelt. Es ist eine erschütternde Feststellung, die der oberste Arzneispezialist der Bundesärztekammer vorträgt. Zigtausende Patienten erhalten Chemotherapeutika zu einem Zeitpunkt, zu dem diese Medikamente nichts mehr bringen, außer belastende Nebenwirkungen. Arzneien, die enorme Summen kosten und deswegen von ihren Herstellern mit geschickten Marketingstrategien in die Versorgung gedrückt werden. Die Patienten vertrauen dabei so gut wie immer fest darauf, dass es nur um ihr Wohl geht. Sie haben kaum eine Chance, etwas zu beeinflussen. Hier müsse die Ärzteschaft selbst gegensteuern, fordert Ludwig. Er sieht aber auch die Bundesregierung in der Pflicht. Ich glaube, dass die Politik gefordert ist, hier neue Instrumente zu etablieren, die eine derartig unseriöse Preisgestaltung verhindern. Die Politik muss handeln. Sonst führt eine Hochpreisstrategie der Pharmabranche von ganz neuer Art dazu, dass Patienten wirksame Therapien vorenthalten werden, während gleichzeitig hohe Summen an die falsche Stelle fließen. Diese Forderung wird nicht nur bei Krankenkassen, sondern auch in der Ärzteschaft immer lauter. Der Missbrauch von Marktmacht einzelner Unternehmen zulasten der versicherten Gemeinschaft ist nicht akzeptabel. Im September 2014 schrieb Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe im Handelsblatt in einem Gastbeitrag Sätze, die so klangen, als ob er die Pharmaindustrie zur Raison rufen wolle. Auch die Industrie muss ein Interesse daran haben, dass das System nicht aus dem Gleichgewicht gerät. Denn die Leistungsfähigkeit des Systems sorgt für eine stabile Nachfrage. Den Text, in dem er über Missbrauch von Marktmacht schreibt, veröffentlichte der Minister zum Auftakt einer Gesprächsreihe namens Pharma-Dialog. Dabei sitzen Vertreter großer Industrieverbände und der Politik beisammen. Die Krankenkassen oder Vertreter von Patientenorganisationen sind am Pharma-Dialog nicht beteiligt. In den Berichten zu den bisherigen Gesprächsrunden schrieb die Regierung nichts mehr über einen Missbrauch von Marktmacht. Vielmehr wiederholt das Gesundheitsministerium immer wieder folgendes Statement. Das generelle Ziel des Pharma-Dialogs ist es, den Pharma-Standort Deutschland in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Produktion zu stärken, um auch weiterhin eine flächendeckende, qualitativ hochwertige und sichere Arzneimittelversorgung in Deutschland sicherzustellen. Wenn man sich länger mit dem ganzen Thema beschäftigt und man hört, dass Pharmaindustrie mit Versicherern, mit Gesundheitsministern und was weiß ich, da drüber dealen und man sieht, dass das Medikament tatsächlich weiterhin so teuer ist, dann sieht man eindeutig, dass unsere Ministerien letztendlich gar keine Chance haben, da irgendwas auszudealen. Das ärgert einen, weil man dann natürlich gleich folgerichtig schließen kann, wenn das Präparat jetzt vielleicht für nicht 80.000, sondern für 5.000, wie zum Beispiel in Indien, da kostet es ja bloß 5.000. Hey, warum? Es ist angepasst an die Lebensverhältnisse, ist ja toll. Aber man sieht dann eindeutig auch die Marge, die da drin ist. Wie viel Geld soll wohin fließen im Gesundheitswesen? Man kann jeden Euro im Gesundheitswesen nur einmal ausgeben. Georg Markmann, der Leiter des Instituts für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität, hält das für eine der zentralen Fragestellungen für die Gesundheitspolitik der nächsten Zeit. Wenn wir einen großen Anteil des Gesundheitsbudgets für überteuerte Medikamente ausgeben, dann fehlt dieses Geld an anderer Stelle für die Patientinnen und Patienten. Und das ist aus meiner Sicht eine ethisch nicht tragbare Situation. Zustimmung erhält Markmann auch von der Organisation Ärzte der Welt. Der Verband warnt davor, dass Gesundheitssysteme auf dem ganzen Globus an die Grenzen ihrer Finanzierbarkeit kommen, wenn die jeweiligen Regierungen der Pharmaindustrie nicht Paroli bieten. So hält es die Sprecherin von Ärzte der Welt, Céline Grillon, beispielsweise für einen Fehler, wenn nationale Gesundheitsbehörden glauben, sie könnten jede für sich in Verhandlungen erfolgreich sein. Denn zu diesen Verhandlungen gehört es fast immer, dass die Ergebnisse geheim bleiben. Wenn Sie also glauben, Sie hätten ein besseres Verhandlungsergebnis als andere und dieses nicht offenlegen, dann können Sie auch nichts miteinander vergleichen. Und die Erfahrung zeigt, dass es nicht effektiv ist, wenn jeder isoliert handelt und glaubt, er hätte das bessere Ergebnis. Wenn Sie keine brauchbaren Informationen haben, können Sie nicht wissen, ob Sie ein gutes Ergebnis halten. Bessere Zusammenarbeit würde also wirklich helfen. Bei Ärzte der Welt hält man auch nicht viel von freiwilligen Preissenkungen, die beispielsweise der Pharmakonzern Gilead für seine Hepatitis-Medikamente in ärmeren Ländern bekannt gegeben hat. Das bedeutet nicht, dass Patienten wirklich Zugang zu Medikamenten bekommen. Bei Hepatitis leben die meisten Patienten in Schwellenländern und die gelten bei den Pharmafirmen als lukrative Märkte. So, to give an example, in Thailand, In Thailand wird Sovaldi für einen Monatspreis von 1.200 Dollar vermarktet. Das ist ein Preis, den viele Menschen in Thailand nicht zahlen können, nämlich weniger als 10% der Bevölkerung. Auch die Weltgesundheitsorganisation forderte im Jahr 2015 die engere Zusammenarbeit von Staaten in Sachen Arzneimittel, um überhöhten Preisen für neue Medikamente entgegenzuwirken. Sie verglich in einer Studie den Umgang der Gesundheitsbehörden mit teuren neuen Innovationen in 27 europäischen Staaten, darunter auch Deutschland, und kam zu dem Ergebnis, dass ein Erfahrungsaustausch international für mehr Transparenz bei Arzneimittelpreisen sorgen, den einzelnen Regierungen bei ihren Verhandlungen mit Herstellern helfen und so die Kosten für neue Medikamente länderübergreifend senken könne. Ärzte der Welt hat nicht nur vor dem Europäischen Patentamt den Patentschutz für Sovaldi angefochten, sondern unterstützt auch in Ländern wie China oder Indien entsprechende Initiativen. Die Hoffnung der medizinischen Nichtregierungsorganisation, wenn kein Patentschutz gilt, können Millionen von Patienten Zugang zu günstigeren Kopien des Mittels, sogenannte Generika, bekommen und so geheilt werden. Also man bräuchte den europäischen Markt, man bräuchte natürlich den US-amerikanischen Markt. Und wenn dann alle Märkte sagen, wir akzeptieren diese hohen Preise nicht, dann hat die pharmazeutische Industrie keine andere Möglichkeit, als mit den Preisen runterzugehen. Einfach weil dann die Gesundheitssysteme eine sehr hohe Marktmacht hätten. Die Frage ist dann allein, wie viel gibt ein Gesundheitssystem her? So meint auch der Vizepräsident der Firma Gilead, Paul Carter. Beim Blick auf Europa gehen wir davon aus, dass die HCV-Erträge eher durch länderspezifische Haushalte eingeschränkt werden, als durch die Zahl der Patienten, die die Behandlung benötigen. Schauen Sie, ich bin ja ein Glückskind. Ich habe es ja geschafft, dass ich tatsächlich die Therapie bekomme. Aber wenn ich dann so in Metaebene gehe, muss ich sagen, ja, gut, warum ich und nicht der andere? Der andere braucht es genauso wie ich. Und der Volksvertreter hat versagt, indem er die Präparate so teuer auf den Markt kommen lässt. Berlin. Die Ausgaben für Arzneimittel sind vergangenes Jahr in Deutschland deutlich gestiegen. Verantwortlich für die Kostenexplosion sind neu in den Markt eingeführte hochpreisige Medikamente. Whispered something in your ear. Der Preis der Heilung. Ein Feature über Pharmakonzerne und das Leid der Patienten. Von Nikolaus Nützel. Es sprachen Bijan Samani, Franz Petzold und Katrin von Steinburg. Ton und Technik Fabian Zweck und Gerhard Wichow. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Ulrike Ebenbeck. Nothing's gonna take you from me, say. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks für das ARD-Radio-Feature 2016.